Ihr hört Framats musikalisches Fundbüro auf Radio Marabu. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 5 mit Lalo Schifrin, Larry Williams, Pee Wee Creighton, Count Ossie, Jukeboy Bonner, Snooks Eglin, Doyle Dykes, Rob Ikes, Melvin Jackson, Eddie Harris, The Kinks, Tom Lehrer, Phil Oaks und Andre Williams. You know what? Sweet Helena Troy, a film of the boys, invented all on the nag. They flexed their muscles and delivered the hustles, 'cause the battle was in the bag. When that pack of Trojans set it in motion, they rode in without a hitch. They talked a lot of in downtown Sparta about Helen's bait and switch. Thank you. Zuerst Bait and Switch von 2001. Es war nicht Tom Waits, schon gar nicht Keith Richard, auch nicht Captain Beefheart und auch Howling Wolf war schon lange tot. Nein, es war Andre Williams. Wer ist Andre Williams, wird man jetzt fragen. Ja, Andre Williams war nie so ganz erfolgreich und auch eher immer im Hintergrund tätig, schwirrte irgendwo bei Chess Records rum und bei Ike und Tina Turner, schrieb einige Lieder für Funkadelic und Parliament, bis er dann irgendwann in den 80er Jahren in völliger Vergessenheit geriet und erst um die Ende der 90er Jahre wieder im wahrsten Sinne des Wortes auftauchte. Als zweites Lied dieser Sendung hörten wir Lalo Schifrins Titelmelodie des Dirty Harry Filmes von 1973, Magnum Force. Wenn man sich mal die Besetzungsliste dieses Liedes anschaut, da findet man Namen wie Tommy Tedesco an der Gitarre, Carole Kay am Bass und noch einen weiteren Gitarristen namens Howard Roberts, der auch mit Larry Williams zusammenspielte. Dizzy Miss Lizzy aus den 50er Jahren, später von den Beatles gecovert. Bye. staggering man, forget what the neighbors say. Sehr aufmerksamen Zuhörern wird vielleicht nicht entgangen sein, dass das Intro bzw. der Gitarrenbreak von Don't Undo Others von Pee Wee Crayton deutliche Ähnlichkeit mit der Single-Veröffentlichung von Revolution, dem Beatles-Titel, aufweist. Zufall oder Absicht, ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass Pee Wee Crayton als musikalisches Bindeglied zwischen T-Bone Walker und Chuck Berry gesehen werden kann. Don't Undo Others erschien 1954 auf dem Imperial Label, also dem Label, auf dem auch Fats Domino veröffentlichte. Insofern ist das nicht ganz abwegig, dass die Beatles das vielleicht kannten. Of colonial reign has brought the people misery, has left them such pain. The talk is now of independence, you see. Seems it wasn't meant for you or for me. As strangers we came, slave trade was the game. And ever since we don't even know our name. We must remember and all that they did to mother and father. So people, people, for what it's worth, demands your freedom here upon earth. Stop asking when, where, and how. Make up your mind, the time is now. Up your mind. time is now. Take my penicillin because it gave me a rash. Now the president took me off of cash. All the money got funny. Man, my money got funny. I ain't jiving you, baby. Sure made my money get funny. Look at the raise I've been waiting on so long. Nixon told me the freeze was on. Yeah, money got funny. Money got real funny. I ain't driving, man. My money gets real funny. Real funny. But you took me off of sinning because they said it would save my soul. Now the government take my woman off the welfare roll. Boy, that is funny. And make the money get real funny. Man, I ain't jiving, man. Money done got real funny. Funny, funny, money. I mean real funny, brothers. To number one to drive it home. She give it to number one to drive it home. Well, they give it to number one. Baby, let's have some fun. So put your lips close to mine and drive her home. She give it to number two to drive her home. She give it to number two to drive her home. She give it all in. Well, she give it to number two. Baby, just me and you. So put your lips close to mine and drive her home. Man, put that hamburger down. Give me that milk. You don't want to shake that long. Well, you want that. Oh yeah. Mm-hmm, yeah. Boy, you know this funk. Now what she done now? She give it to number three. Uh-oh. to drive her home. She give it to number three to drive her home. Baby, baby, baby, baby, now give to number three. Baby, just you and me. So put your hips, I like that, close to mine and drive her home. Now what else she did? She give it to number four, drive her home. She give it to number four and drive her home. Whoa, she give it to number four. Oh, Lord, come on, Mama, and give me some more. So put your lips on the mine and drive. Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, yeah. Zuerst Count Ossie's Mystic Revelation of Rastafari, 400 Years, von 1972 und vom Jahr davor. Weldon Jukeboy Bonner, Funny Money und Snooks Eglin, auch von 1971, Drive It Home. Von der Melodie aus hätte Count Ossies Lied 400 Years durchaus auch ein 400 Jahre altes schottisches oder englisches oder von mir aus auch irisches Volkslied sein können. Der Bluespoet Jukeboy Bonner hatte zwei musikalische Haupteinflüsse, zum einen Lightnin' Hopkins und zum anderen Jimmy Reed, der in den 1950ern bis in die Mid-60er erfolgreicher sogar als B.B. King war. Bonner tourte 1969 mit dem American Folk Blues Festival durch Europa und in Montreux spielte er auch. Er sagte mal in einem Interview: Es ist leichter für mich in Europa $1,500 zu verdienen als $30 oder $50 in Houston oder der USA. Im Gegensatz dazu war Snooks Eglin immer ein sehr aktiver Live-Musiker, der auch Platten aufnahm. Zwar waren die kommerziell nicht besonders erfolgreich, aber er hatte sein Publikum. Das war ein lokales war, aber die Platten dienten auch mehr zur Werbung für weitere Live-Auftritte. Er spielte mit den Meters zusammen, er spielte mit Alice Marsalis zusammen, alles mit diesen Leuten, ich glaube mit Professor Longhair. Also er war wirklich ein anerkannter Musiker, der in der Szene New Orleans involviert war. Thank you. What's that one called? Cowboy Emmett. Thank you. 2017 zupfte uns Doyle Dykes den Cowboy Emmett, und wer Doyle Dykes einmal live oder auch nur auf YouTube gesehen hat, der weiß, dieser Mann verbreitet sehr gute Laune, und das sollte man sich zugute machen, wenn man mal schlechte Laune hat, einfach auf YouTube Doyle Dykes eingeben und gleich steigt der gute Launepegel. Voraussetzung ist natürlich, dass man mit Fingerpicking irgendwas verbindet und anfangen kann. Also er spielt ja nicht nur akustische Gitarre, sondern auch E-Gitarre. Es lohnt sich wirklich mal, da bei YouTube reinzuhorchen oder reinzugucken. Es ist manchmal besser als seine CD-Veröffentlichung. Im Anschluss an Doyle Dykes Cowboy Emmett, Rob Ickes Central Park von 1999. Rob Ickes oder Ickes, ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird, ist ein Lapsteel-Gitarrist, der auf einer akustischen Gitarre spielt, einer Resonator-Gitarre. Er kommt aus der Bluegrass- und Country-Szene, aber wie man bei dieser Aufnahme hört, Weather Report und Fusion-Musik sagt ihm auch was. Jedenfalls habe ich das mal in einem Interview mit ihm gelesen. Bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow Thank you. Zwei alte Effektgeräte im Einsatz, einmal über den Bass bei Melvin Jackson und einmal über das Saxophon bei Eddie Harris. Die beiden Effektgeräte sind das Maestro G2, eine Multi-Effekt-Einheit mit einem Oktave am Bass, ein Autowah, Tremolo und einem Fuzz und der bekannte Echoplex. Das war ein Bandecho, den aber viele auch als Vorverstärker, Röhrenvorverstärker benutzt haben. Eigentlich waren diese Effekte für die Gitarre entwickelt worden, also hier zweckentfremdet eingesetzt. Einmal bei Melvin Jackson in Cold Duck Time, Part 1 und Part 2, mit Phil Upchurch am Bass und Pete Cozy an der Gitarre. Und Eddie Harris benutzt es, wie gesagt, übers Saxophon. Ich finde, übers Saxophon klingt es besser. Listen Here Goes Funky, aufgenommen im Januar 1973. Übrigens nicht mit Melvin Jackson, der ja Ende der 60er Eddie Harris Bassist war, sondern mit Rufus Reed. Of the summer, just in case someone thought they had missed it, and to prove that it really existed. Fathers take pictures of the mothers, and the sisters take pictures of brothers, just to show that they love one another. You can't picture love that you took from me when we were young and the world was free. Pictures of things as they used to be, don't show me no more, please. Of each other, just to prove that they really existed, just to prove that they really existed. People take pictures of each other, and a moment can last them forever, all the time when they matter to someone. Well, speaking of bombs, what is it that makes America the world's greatest nuclear power? And what is it that will make it possible for us to spend $20,000 million of our taxpayers' money to put some idiot on the moon? Well, it was the great, enormous superiority of American technology, of course, as provided by our great American scientists, such as Dr. Werner von Braun. Gather round while I sing you of Werner von Braun, a man whose allegiance is ruled by expedience. Call him a Nazi, he won't even frown. Nazi schmatzi, says Werner von Braun. Don't say that he's hypocritical, say rather that he's apolitical. Once the rockets are up, who cares where they come down? That's not my department, says Werner von Braun. Some have harsh words for this man of renown, but some think our attitude should be one of gratitude, like the widows and cripples in old London town, who owe their large pensions to Werner von Braun. You too may be a big hero, once you've learned to count backwards to zero. In German or English, I know how to count down. And I'm learning Chinese, says Werner von Braun. Zweimal Sozialkritik, einmal ein Lied über den nicht nur durch die Sonne gebräunten Werner von Braun, vorgetragen und komponiert von Tom Lehrer. Danach The Kinks von ihrem Album The Kinks Are the Village Green Preservation Society mit dem Titel People Take Pictures of Each Other. Die Kinks muss man ja in Deutschland nicht vorstellen. Das sieht schon etwas anders bei Tom Lehrer aus, einen amerikanischen Mathematiker, der eine Nebenkarriere als so eine Art Kabarettist in den USA verfolgte. Sein Bekanntheitsgrad im deutschsprachigen Raum erlangte Tom Lehrer so auch eher durch einen Plagiatsvorwurf von ihm gegenüber Georg Kreisler, von dem er behauptete, Kreisler hätte zwei seiner Lieder gestohlen. Tatsächlich könnte an diesem Vorwurf etwas Wahres dran sein. Kreisler lebte ja von 1938 bis 1955 in den USA, weil er vor den Nazis fliehen musste, und trat dort auch, allerdings englischsprachig, als Kabarettist auf. Ähnliches tat Tom Lehrer. Tatsächlich weisen zwei Lieder der beiden starke Ähnlichkeiten auf. Eines ist davon Tauben vergiften im Park. Ein Lied, das tatsächlich haargenau so heißt, nur in Englisch, Poisoning Pigeons in the Park. Bevor Phil Ox nun mit den Draft Dodger Rack die Sendung beschließt, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Frank Framat Matthias und nun Draft Dodger Rack mit Phil Ox. Oh, I'm just a typical American boy from a typical American town. I believe in God and Senator Dodd and I keep an old Castro down. And when it came my time to serve, I knew better dead than red. But when I got to my old draft board, buddy, this is what I said. Sarge, I'm only 18, I got a ruptured spleen and I always carry a purse. I've got eyes like a bat and my feet are flat and my asthma's getting worse. Yes, think of my career, my sweetheart dear, my poor old invalid aunt. Besides, I ain't no fool, I'm a-going to school and I'm a-working in a defense plant. I got a dislocated disc and a racked up back. I'm allergic to flowers and bugs. And when the bombshell hits, I get epileptic fits. And I'm addicted to 1,000 drugs. I got the weakness woes. I can't touch my toes. I can hardly reach my knees. And if the enemy came close to me, oh, I'd probably start to sneeze. I'm only 18, got a ruptured spleen, and I always carry a purse. I've got eyes like a bat, and my feet are flat, and my asthma's getting worse. Yes, think of my career, my sweetheart dear, my poor old invalid aunt. Besides, I ain't no fool, I'm a-going to school, and I'm a-working in a defense plant. Ooh, I hate showing lie, and I hope he dies. But one thing you gotta see, that someone's gotta go over there, and that someone isn't me. So I wish you well, Sarge, give him hell. Kill me 1,000 or so, and if you ever get a war without blood and gore, I'll be the first to go. Yes, I'm only 18, I got a ruptured spleen, and I always carry a purse. I've got eyes like a bat, and my feet are flat, and my asthma's getting worse. Yes, think of my career, my sweetheart dear, my poor old invalid aunt. Besides, I ain't no fool, I'm a-going to school, and I'm working in a defense plant.